Von Tony Blair hat Gerhard Schröder gelernt, einen Wahlkampf zu führen, der ganz auf ihn zugeschnitten war. Und von Barack Obama kann nun Angela Merkel etwas lernen, nämlich die sozialen Netzwerke und das Internet für sich zu nutzen. Vorsichtig ausgedrückt sieht der Videoblog der Kanzlerin ja nicht immer ganz entspannt aus. Wie es anders geht, hat nun wieder einmal Barack Obama gezeigt, der 2012 wiedergewählt werden will und so langsam schon mal den Wahlkampf eröffnet. Er war bei Facebook und unser Webschaumann Michael Gessert hat das verfolgt. Obama bei Facebook hört sich ja noch nicht ganz so spektakulär an. Michael, was war da los? Virtuelle Audienz beim Präsidenten? Eben nicht virtuell, sondern leibhaftig ist er da gewesen. Das habe ich mir dann angeguckt, natürlich im Nachhinein, weil das war ja zu unserer Zeit tief in der Nacht. So weit geht mein Enthusiasmus hier auch nicht. Aber Barack Obama auf jeden Fall leibhaftig zu Besuch bei Facebook im Firmenhauptquartier in Palo Alto in Kalifornien. Und ja, auf seiner Facebook-Seite, da kann man ihn ja schon seit eh und je erreichen, eben auch natürlich damals zu der Zeiten der alten Wahl, eben 2008. Das ist einfach die Adresse Barack Obama in einem durchgeschrieben bei Facebook. Ich habe immer noch nicht geguckt, ob es da auch Fakes gibt, dass man nicht hinterher auf falsche US-Präsidenten reinfällt. Das ist auf jeden Fall die richtige Adresse. Und da war auch praktisch die Einladung zu diesem Event zu finden. Da hat Barack Obama die Fans oder auch meinetwegen Nicht-Fans aufgefordert, Fragen zu stellen. Das Ganze lief ja so unter dem Titel Town Hall Event. Das kann ja sowohl Bürgerversammlung in einem Rathaus als auch eine Art Betriebsversammlung in dem Betrieb heißen. Was war es hier? Das war beides, weil nämlich einerseits sozusagen die Bürger-Community, die Netz-Community oder Facebook-Community angesprochen worden ist, digital. Wobei übrigens auch Leute, die nicht Facebook-Mitglieder waren, konnten auf der Seite des Weißen Hauses da Fragen stellen. Und zum anderen war es aber auch tatsächlich eine richtige Betriebsversammlung, weil eben die Belegschaft von Facebook da anwesend war im Headquarter des Betriebes. Und der Witz bei solchen Veranstaltung ist ja eigentlich, dass also die Versammelten da ganz frei von der Leber weg Fragen stellen. Und dann konnten sie das hier? Das konnten sie, das haben sie auch gemacht. Das ist natürlich die Frage, wie frei von der Leber weg sie das gemacht haben und das alles vor den Kameras und sozusagen über den Facebook-Videostream und den Videostream von Weißen Haus und natürlich über alle möglichen Medienkanäle übertragen. Also ob da jetzt auch die Beschäftigten so ganz polarisierenden Dinge von sich gegeben haben oder vielleicht auch irgendwie aggressive Dinge, das würde ich auch mal zu bezweifeln wagen. Auf jeden Fall die Fragen aus dem Internet, aus Facebook, aus dem Social Network selbst, die waren nicht so ganz richtig Live-Chat-mäßig, weil die nämlich im Grunde genommen halt vorausgewählt oder gefiltert waren. Also letztlich auch dann in der Sekunde der Fragestellung. Und es geht ja auch anders. Also es gibt zum Beispiel von Google ein Tool, bei dem die User-Community selbst über die Fragen vorher abstimmen kann sozusagen und dann selbst gucken kann oder eben entscheiden kann, was dann durchgestellt wird. Also so weit wollte man hier nicht gehen. Man liest dann so bei TechCrunch, also so Themen wie Marihuana oder Poker-Legalisierung, die den Amerikanern auch auf den Nägel brennen, die sollten hier eigentlich nicht so erscheinen. Eigentlich das Hauptthema war von vornherein so ein bisschen die Wirtschaft. Gastgeber, Moderator beim Facebook Town Hall war ja Facebook-Chef Mark Zuckerberg. Das nimmt er oder lässt er sich dann ja doch nicht nehmen. Hat er sich bei Obama eingeschleimt, angebiedert, hat er ihn begrüßt, wie muss ich mir das vorstellen? Ja, er hat ihn natürlich begrüßt und insofern angeschleimt, würde ich jetzt auch noch nicht mal sagen. Im Grunde genommen, dieses Town Hall Event, das war das zweite in einer Reihe von dreien, eben ein Tag vorher war er in Virginia, heute ist er in Nevada und macht sowas Ähnliches. Das war also die Besonderheit, dass es eben auch über digitale Kanäle ging. Aber wie das dann so abgelaufen ist, das hören wir uns doch mal ganz kurz an, was da Mark Zuckerberg gesagt hat. So a lot of people all over the world use Facebook to share a lot of things, you know, things about their day. Ja, er sagt, also eine Menge Leute auf der ganzen Welt nutzen Facebook, um alles Mögliche eben miteinander zu besprechen, den Alltag, die Familie, Kinder und natürlich auch die Meinung zur Politik. Und mehr würden auch Regierungen, Amtsinhaber und Kandidaten Facebook nutzen, um ihre Ansicht mit den Leuten auszutauschen. Und jetzt hören wir nochmal rein. Sorry, I'm kind of nervous. We have the President of the United States here. Ja. Authentisch oder gespielt? Ja, aber ich habe es da muss er schon ein sehr guter Schauspieler sein. Es sah relativ authentisch aus. Man muss ja auch immer sagen, so ist er wirklich noch sehr jungenhaft und auch ein bisschen linkisch. Obwohl es ja auch sein Image ist, ein bisschen mit diesem Jungenhaften zu spielen. Das ne? kann sein. Also es kann auch sein, dass er sich im Laufe der Auseinandersetzung mit dem Film, der ja über ihn gemacht worden ist, dass er da auch schon so ein bisschen dann professioneller geworden ist. Da hat er sozusagen eine Reflexion ja von ganz hoher Ebene gehabt über seine Person. Ja, auf jeden Fall, man kann sich die ganzen Sachen nachträglich angucken. Natürlich im Facebook Livestream, der jetzt nicht mehr live ist, aber eben noch da zur Verfügung steht. Den Link gibt es auf unserer Seite. Es wird auch bestimmt in den nächsten Stunden beim White House eben zu finden sein, dann auch mit einem Transkript, wie das da üblich ist. Und ja, wir haben gerade gehört, Zuckerberg war relativ locker und Barack Obama war auch locker. Das hören wir uns auch nochmal an. Well, thank you so much, Facebook, for hosting this, first of all. My name is Barack Obama and I'm the guy who got Mark to wear a jacket and tie. Ja, also er sagt, mein Name ist Barack Obama und ich bin der Typ, der Mark dazu gebracht hat, mal Sakko und Krawatte zu tragen. Und dann plänkeln die beiden auch so ein bisschen anders. Weiter noch gleich hier, das ist das zweite Mal nämlich schon gewesen und Barack Obama ist sehr, sehr stolz drauf. Letztes Mal hätte aber Mark sehr geschwitzt bei der Veranstaltung und deswegen, weil es so unbequem sei, wollen sie doch jetzt mal die Sakkos ausziehen. Das machen sie dann auch. Hört sich so ein bisschen nach gemütlicher, jungenhafter Wohnzimmeratmosphäre an. Worüber ging es denn dann inhaltlich, nachdem sie die Sakkos ausgezogen haben? Ja, inhaltlich ging es dann um natürlich die Themen, vor allem innenpolitische Themen, die in Amerika die Leute bewegen und die letztlich ja auch für den Wahlausgang vermutlich entscheidend sein werden. Das sind Themen wie Umgang mit dem Geld, mit den Steuern. Das sind Themen wie Gesundheitsreform. Das sind Themen wie Immigration. Und apropos Steuern, es ist ja so, dass Obama dafür eintritt, die von den Republikanern irgendwann mal eingeführten Steuererleichterungen für reiche Leute wieder zurückzunehmen. Die Republikaner sagen, er will Steuererhöhungen haben. Das sind die feinen Unterschiede. Und dazu hat er auch dann gleich passend hier gesagt, reiche Leute wie ich und wie du, Mark hier, die werden etwas mehr Steuern sein müssen, aber das ist doch bestimmt okay für dich. Und er, dann sein Gegenüber, ja, das ist okay. Wie nett von ihm. Ja, man muss dabei sagen, er hat ja, wenn es auch noch nicht zu Geld gemacht ist, aber zumindest virtuell hat er ja ein paar Milliarden sozusagen in der Hinterhand. Da wird er also nicht am Hungertuch nagen müssen. Ja, und Barack Obama hat aber auch ganz geschickt sozusagen so ein bisschen diesen Nerd- und Techie-Versammlung gezielt angesprochen und hat insofern geschmeichelt, dass eben praktisch die Aufbruchstimmung so im Silicon Valley, die sei ja quasi vorbildlich für das ganze Land. Er hat da sozusagen den nächsten Internetdurchbruch mit der damaligen Mondlandung auch so ein bisschen verglichen. So würde er sich dann darüber freuen. Und aber auch angesprochen, dass ja auch zu dem Ganzen auch eine liberale Immigrationspolitik auch Interesse eben der Hightech-Firmen sein müsste, weil die erstens hochqualifiziertes Personal braucht. Und natürlich aber auch minder qualifizierte Leute dann eben in Dienstleistungsbetrieben eben das ganze Land voranbringen wollten oder würden. Das war also so, dass die Themen, die zur Sprache kamen, natürlich auch Thema Gesundheitssystem, das ist ein heißer Disput in Amerika. Wie lange war Obama da? Ja, es war eine gute Stunde, also etwas so eine Stunde 10, eine Stunde 20 Minuten, die er da eben Rede und Antwort gestanden hat, eben auch auf die Fragen von den Beschäftigten eben von Facebook. Und danach, wie eben das Blog TechCrunch berichtet. Danach ist er dann weitergegangen und hat noch ein paar Spenden eingesammelt für seinen Wahlkampf. Der wird ja sehr teuer und in dieser Gegend leben ja eine Menge Leute, die ein bisschen was in der Tasche haben. Also auch nicht ganz uneigennützig. Wenn man sich die Stimmung so ein bisschen anguckt und so ein Event, das scheint so ein bisschen auch Verbrüderung auch zu sein, stellt sich die Frage, ist das Werbung für Obama? Nutzt das Obama mehr? Nutzt das Facebook mehr? Wie würdest du das einschätzen? Ja, das ist schwer zu sagen. Ich habe auch ganz am Anfang habe ich gedacht, Mensch, der Zuckerberg, der sitzt da so genauso neben Obama. Das ist eine schöne Aufwertung für ihn. Aber andererseits, es ist ja keine Klitsche, sondern eben, das ist das Unternehmen, was milliardenschwer ist und was eben wirklich meinungsbildend ist. Also insofern, also bestimmt gut für Facebook, aber auch eben eine Werbegelegenheit für Obama. So ist es ja auch gemeint worden. Daraufhin hingewiesen eben bei Spiegel Online Frank Patalon in einem Beitrag. Und wie es so angekommen ist, das ist wirklich die Frage. Heute war bei FAZ online ein kurzer Artikel von Thomas Korjanovic. Da schreibt er unter der Überschrift eine riesengroße Zeitverschwendung. Hat er so ein paar Facebook-User-Stimmen eben auf sich wirken lassen. Und er hat den Eindruck gewonnen, dass auch sehr viel Kritik eben an der Veranstaltung hier geäußert worden wäre. Das ist natürlich auch richtig. Ich habe hier auch so ein bisschen in die Kommentare reinguckt. Natürlich äußern sich da auch die politischen Gegner eben von Obama. Ganz klar. Und die haben natürlich, bleiben bei ihren Positionen. Also so ein Auftritt, der verändert jetzt nicht plötzlich die politische Landschaft da. Aber ganz klar ist natürlich, Obama spricht hier die junge Wählerschaft an, versucht also die Aufbruchsstimmung oder den Enthusiasmus, der eben vor ein paar Jahren mit zu seinem Wahlerfolg beigetragen hat, wieder aufleben zu lassen. Und für mich sah das Ganze auch relativ gut aus. Man muss einfach dabei noch sagen, die Republikaner die haben natürlich auch die Möglichkeit, eben Social-Media-Kanäle zu nutzen für ihre Kampagne. Haben noch nicht so einen charismatischen Typen. Die haben bisher noch eben keinen festgelegten Typen. Gut, Sarah Palin ist ja noch da, ob die sozusagen antreten wird. Da müssen wir mal abwarten. Die haben sich noch nicht geeinigt. Aber die zum Beispiel ist ja auch sehr aktiv in diesen Kanälen. Und dazu gibt es auch zum Beispiel einen Artikel in der New York Times, den ich auch verlinkt habe von gestern, wo einfach auch mal die Auftritte der Republikaner eben oder der Angriffsmut der Republikaner in den Social Networks eben aufgelistet wird. Und die haben da auch noch einiges vor. Und insofern sind die auch noch keineswegs jetzt praktisch in der Stimmung von diesem Aufbruch von Obama jetzt schon niedergeschlagen zu sein. Also da wird noch einiges kommen. Es ist ja noch ein Weilchen hin. Obama bei Zuckerberg. Politics meets Economy. Alle Links und Infos gibt's bei uns auf der Homepage www.dradiowissen.de. Agenda Webschau. Michael Gessert hat's beobachtet. Danke dir.